Meine halbe Firma geht heute zu Cindy aus Marzahn. Sie haben es schon wieder getan. Das letzte Woche waren sie bei Rüdiger Hoffmann. So was machen die Hoffmann. Wurde V total, ging ich ja noch mit. Bei Mario Barth übte ich erstmal Kritik. Doch bei Django Asyl wurde mir alles zu viel.